SWR Kultur Hörspiel. Gleich hören Sie hier in SWR Kultur das Hörspiel Das siebte Kreuz nach dem gleichnamigen Roman von Anna Segers. Er machte die Autorin mit einem Schlag berühmt und wurde zu einem bis heute anhaltenden Welterfolg. Die dramatische Geschichte einer Flucht vor den Nazis ist durchdrungen von Segers eigenen Fluchterfahrungen. Aus 7 gekappten Platanen werden im Konzentrationslager Westhofen Folterkreuze für 7 geflohene Häftlinge vorbereitet. 6 der Männer müssen ihren Ausbruchsversuch mit dem Leben bezahlen, das 7. Kreuz aber bleibt frei. Nur einer erreicht das rettende Ufer. Auf seinem Fluchtweg trifft Georg Heißler auf Männer und Frauen, die sich entscheiden müssen zwischen Verrat und Treue, egoistischer Abkehr und Mitmenschlichkeit, Denunziation und Solidarität. Anna Segers schrieb ihren berühmten Roman in Paris, einer Zwischenstation auf ihrer lebensgefährlichen Flucht vor den Nazis ins Exil. Da sie keine Recherchen an den Örtlichkeiten des Romans durchführen konnte, griff sie auf eine Region als Schauplatz zurück, die sie als gebürtige Mainzerin kannte. Das von ihr zugrunde gelegte Konzentrationslager Osthofen befand sich auf einem damals stillgelegten Fabrikgelände nahe Worms. Bereits 1939 erschien das erste Kapitel in der Moskauer Zeitschrift Internationale Literatur. 1942 wurde der komplette Roman in den USA in englischer Sprache und im mexikanischen Exilverlag El Libro Libre in deutscher Sprache veröffentlicht. Ebenfalls 1942 wurde in den USA eine Comicfassung verlegt. Durch den Abdruck in zahlreichen Zeitungen Amerikas dürfte diese damals bis zu 20 Millionen Leser erreicht haben. In der Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1955 sind in der Hörspielbearbeitung und Regie von Hedda Zinner, Willi A. Kleinau, Harry Hindemith, Aribert Grimmer und andere zu hören. Das siebte Kreuz. Ein Hörspiel von Hedda Zinner nach dem Roman von Anna Segers. Vielleicht sind in unserem Land noch nie so merkwürdige Bäume gefällt worden, wie die 7 Platanen auf der Schmalseite der Baracke 3. Ihre Kronen waren schon früher gekappt worden. Damals in Schulterhöhe waren gegen die Stämme Querbretter genagelt, sodass die Platanen von weitem sieben Kreuzen glichen. Der neue Lagerkommandant, er hieß Sommerfeld, ließ alles sofort zu Kleinholz zusammenschlagen. Er war eine andere Nummer als sein Vorgänger Fahrenberg, der alte Kämpfer, dessen Vater noch heute ein Installationsgeschäft am Marktplatz hat. Der neue Lagerkommandant war Afrikaner gewesen, Kolonialoffizier vor dem Krieg. Und nach dem Krieg war er mit seinem alten Major Leto Vorbeck auf das rote Hamburg marschiert. Das erfuhren wir alles viel später. War der erste Kommandant ein Narr gewesen mit furchtbaren, unveraussehbaren Fällen von Grausamkeit, so war der neue ein nüchterner Mann, bei dem sich alles voraussehen ließ. Fahrenberg war imstande gewesen, uns plötzlich alle zusammenschlagen zu lassen. Sommerfeld war imstande, uns alle in Reih und Glied antreten, jeden vierten herauszuzählen und zusammenschlagen zu lassen. Das wussten wir damals auch noch nicht. Aber selbst wenn wir es gewusst hätten, was hätte es ausgemacht gegen das Gefühl, das uns übermannte, als die sechs Bäume alle gefällt wurden? Und dann auch noch der siebte. Ein kleiner Triumph, gewiss, gemessen an unserer Ohnmacht, an unseren Sträflingskleidern. Und doch ein Triumph, der einen die eigene Kraft plötzlich fühlen ließ, nach wer weiß wie langer Zeit. Jene Kraft, die lange genug taxiert worden war, sogar von uns selbst, als sei sie bloß eine der vielen gewöhnlichen Kräfte der Erde, die man nach Maßen und Zahlen abtaxiert, wo sie doch die einzige Kraft ist, die plötzlich ins Maßlose wachsen kann, ins Unberechenbare. Das Bewusstsein dieser Kraft erwachte in uns schon damals, als der Höllenspektakel losging. Und wir immer nur das eine dachten. Sie sind weg. Sie sind geflohen. Werden sie durchkommen? Wo sind sie jetzt? Bist du noch hier? Psst. Der Nebel hat alles verschluckt. Nur wir sind da. Groß. Unheimlich groß. Sie müssen uns sehen. Sie sehen uns nicht. Er hat uns mit zugedeckt. Eingepackt wie in Watte. Der Nebel. Wenn er nur bleiben wollte. Wie spät mag es jetzt sein? Gegen sechs. Dann wird es bald hell. Wir müssen weiter. Scheinwerfer, siehst du sie? Ganz blass. Kaum gelb sind sie. Still. Hörst du? Sie sind über uns. Auf dem Damm. Sterben ist schlimm. Obwohl es einen manchmal packt, dass man heulen könnte und nichts wie heulen. So wie die Sirenen. Immerzu. Immerzu. Angst ist wie eine Krankheit. Aber der Tod hier, gleich da drüben im Sumpf, das wäre nicht schlecht. So, als ob das ein anderer Tod wäre als der dort. Nein, nein, nein, ich will nicht sterben. Ich bin alt, hab nicht mehr viel Zeit. Ich muss heim. Heim. Ah! Was? Ausgerutscht. Dieser verfluchte Graben. Halt dich am Gestrüpp. Es reißt aus. Und die Finger sind glitschig und eiskalt. Hier. Hier habe ich mit den Füßen halt. Das ist der Buckel, von dem Wallau gesprochen hat. Sie kommen zurück. Hörst du? Das ist Mansfeld. Mansfeld. Der Schlag mit dem Spaten, den ihm Wallau vorhin versetzt hat, scheint ihm nicht mehr weh zu tun. Was war denn das? Ein Tier? Noch einmal. Wie ein Tier. Ein Mensch. Das war doch nichts Menschliches. Wahrscheinlich hat der Mensch, den Sie da abschleppen, auch nichts Menschliches mehr. Ach, schon jetzt. Einer weniger. Schon jetzt. Sechs. Und wir waren sieben. Das war Albert. Warum Mensch, du gerade? Warum gerade Albert? Ich weiß nicht. Es war mir so merkwürdig klar. Aber vielleicht... Hörst du? Was? Die Stille. Hörst du sie? Die Sirenen haben aufgehört. Jetzt zünden sie in den Dörfern die Lichter an. Ein Kranz von Lichtern. Sowas kann es doch gar nicht geben. Das ist ja zusammengeträumt. Und in der Bauernstube beginnt das Leben. Dasselbe Leben wie jeden Tag. Es hat sich nichts geändert. Ach, bei mir zu Hause. Das Haus steht da und das Vieh ist da und der Brot. Bloß der Bauer. Ach, still. Gesicht auf die Erde. Kein Laut. Sie können sich doch schließlich nicht in Luft verwandelt haben. Hier runter. Hier unten rum. Raus, noch mal, Dalli, Dalli. Scheiß Bande, Verfluchte. Wenn wir die Kerle kriegen, ich schüttel ihnen die Knochen durcheinander, dass sie die Einzel zusammensuchen müssen. Vorbei. Sie haben uns schon weiter vermutet. Das hat uns gerettet. Warum muss man gerade ein Mensch sein? In den Boden hineinwachsen können, ein Baum, der sich mit allen Wurzelfasern hält. Fest, ruhig. Wir müssen weiter. Der Morgen kommt. Bald steigt der Nebel ganz. Ja, wir müssen weiter. Siehst du die beiden weißen Steine da vor uns? Das ist das schlimmste Stück. Beinahe ungedeckt müssen wir hin. Dort kriechen wir dann zwischen den Steinen weiter. Bis zu dem Schild von der Mostrich-Fabrik, hat Wallau gesagt. Läufst du zuerst? Warum nicht beide? Beide ist zu gefährlich. Los. Ja. Herrgott im Himmel. Herrgott im Himmel. Warum gerade ein Mensch? Aldinger. Ja. Schorsch. Ja. Ich lieg da und wunder mich, dass ich da lieg. Dass ich da niederkommen bin. Das ist, als ob man das alles nicht selber wäre. Verstehst du das, Schorsch? Man kriecht und läuft und kriecht, aber man ist nicht ich. Man ist es. Es läuft, es kriecht. Und es denkt in dir, Aldinger. Es ist doch etwas Merkwürdiges, dieses Es. Es ist das ganze Leben. Und was man jemals gedacht hat und getan, in solchen Augenblicken wie jetzt ist das zusammengefasst. Ein Gedanke, ein Tun, ein Wille. Es, das ist auch der Wallau. Die vielen, vielen Abende, wo wir den Plan besprochen haben, seine ruhige, sichere Stimme. Vorhin, als sie uns wegpfiff zur Liebacher Auen zurück, und wir kochen dahin und hätten am liebsten in die Erde beißen mögen, da sprach es in mir mit Wallaus Stimme, Krabbel, sprach es. Dass du immer weiter krabbelst, Schorsch. Nur nicht glaubst, dass du entdeckt bist. Viele sind erst dadurch entdeckt worden, dass sie sich eingebildet haben, sie wären es schon. Und dann einen Unsinn gemacht haben. Ja, ja, der Wallau. Hat den Krieg mitgemacht und die Ruhrkämpfe und die Kämpfe in Mitteldeutschland. Und überhaupt alles, was zu erleben war. Und war doch einer von der Beste. Oh, hier hat er gesagt, sollen wir jetzt? Komm, gleich da etwas weiter, da ist der Graben. Er läuft unter der Fabrik durch, nimmt wohl den Abfluss auf. Da müssen wir durch. Drüben auf der anderen Seite, da ist ein Feld, das schräg zur Landstraße ansteigt. Komm. Wie das stinkt. Kotz Himmel, Kotz Himmel. Ist ja auch nicht gemacht zum Durchkriechen. Siehst du den Posten da drüben? Wenn der sich umdreht, dann versaufen wir es schlimmer als die Ratten. Und man ist doch keine Ratte und das hier ist kein Ort zum Abgehen. Da geht er. Komm, jetzt schnell, ich helf dir. So, aus dem Dreck sind wir raus. Aber stinke du aber ärger als zuvor. Jetzt müssen wir gehen, da hilft nichts. Hier den Acker hinauf bis zur Landstraße. Wenn wir die erst erreicht haben, dann ist da gleich an der... Habt ihr mein Bändchen gefunden? Den, was? Dein Bändchen? Den, wo? Hast du nicht recht? Doch, ja. Hast du ein Bändchen verloren? Jetzt kriegst du nur noch Bindfäden in der Zopf. Der könnt bei jedem Tag ein neues Bändel ins Haar tun. Na, Großmutter. Nach Westhofen sind wir doch recht. Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Das sind ja zwei. Ein Dach auch. Nein, kein Mitfahren in meinen Zopf. Wenn du alleweil die Bändel verlierst. Haben sie den Spektakel gehört vorhin? Ui, ui, wie das gedudet hat. Jetzt ist ruhig. Sie haben einen. Der hat nichts zu lachen. Ui, ui, ui, ui. Sessura, aber scheint's noch andere. Oh, wenn sie die bloß nicht kriegen. Denken Sie das, Großmutter? Oh, ich denke nichts. Ich bin alt, viel zu alt. Aber Mut haben die gehabt. So viel Bewahrung. Ich denke nichts. Nach Westhofen. Da nun an der landwirtschaftlichen Schule vorbei. Hier, die lange Mauer geradeaus. Guck, der Nebel ist auf. Hörst du? Wohin? Da wird die Mauer. Jetzt? Es muss. Lauf nicht immer fort. Ich werde dich noch mal abbinden wie ein kleines Hundchen. Gib acht, ich komm da gleich. Wo ist denn? Wo sind denn die zwei? Oh, alt. Viel zu alt. Nach Westhofen. Da nun. Und zum Lager Westhofen, dort nun. So gedudert halt, Frieh. Wen das erwischt. Ach, die ganze Hand aufgerissen. Da war Scherbe auf der Mauer. Ich hab mich auch geritzt, aber nicht so schlimm. Ach, wohin nun? Es scheint die landwirtschaftliche Schule zu sein. Das rote Haus da. Was ist denn das? Das sind Kinder. Es ist wie weh das tut. Man müsste die Hand abbeißen können hier über dem Gelenk. Die Zähne zusammen. Und hier. Scheint keiner drin zu sein. Ein Geräteschuppen. Komm, hier rein. Riecht nach Bast. Dunkel ist es hier und ruhig. Kleider. Hier, die braune Manchester-Jack, das ist was für dich. Aber erst reiß ein Fetzen von deinem Zeig raus und verbind die Hand damit. Sauberer Verband, das. So, Und jetzt die Jacke. Schade drum. Nur das stinkende, blutige Zeug. Hier die Windjacke, die nimm du. Jetzt sieht man uns wenigstens nicht gleich auf 100 Meter an, woher wir kommen. Und was jetzt? Überlegen. Was überlegen? Zurück über die Mauer können wir nicht. Wir müssen so durch. Dann ist aus. Noch ist nichts aus. Warte doch mal. Da lag ein Maschinenteil vor der Tür. Eine Kurbelwelle, meine ich. Vielleicht ist die hergebracht worden. Oder soll abtransportiert werden. Es geht uns jetzt das Ding auch. Na, überlegen. Wenn wir so durchgehen, hält man uns an. Da war doch einmal ein... Hat der Waller das erzählt? Oder ich weiß nicht mehr, war das ein Kuli an der Ruhr oder ein Schutzbündler in Wien? Der Gefahr dadurch entgangen ist, dass er einen auffallenden Gegenstand auf die Schulter genommen hat, der die Aufmerksamkeit von ihm ablenkte. Ach, was erzählst du hier für Geschichte? Weil eine solche Last dem Weg einen Zweck gibt und den Träger ausweist. Verstehst du nicht? Wir sind zwei Arbeiter und tragen ein Maschinenteil. Niemand, der auf der Flucht ist, wird sich mit einem so schweren Ding belasten. Also... Ach so, meinst du? Man muss es versuchen. Wenn wir durchkommen. Wenn wir durchkommen. Möcht bloß wissen, was jetzt im Lager los ist. Mansfeld, heften Sie mal die Karte da an. So, beitreten, herhören. Es ist jetzt 6.05 Uhr. 5.45 Uhr war der Ausbruch. Bis 6.20 Uhr kann ein Mensch bei äußerster Geschwindigkeit bis zu diesem Punkt kommen. Steckt also vermutlich zwischen diesem und diesem Kreis. Also, Mansfeld. Abriegeln die Straße zwischen den Dörfern Botzenbach und Oberreichenbach. Zu Befehl, abriegeln zwischen Botzenbach und Oberreichenbach. Meiling. Abriegeln zwischen Unterreichenbach und Karlheim. Abriegeln zwischen Unterreichenbach und Karlheim. Nichts durchlassen. Untereinander Verbindung halten und mit mir. Durchkämmen können wir nicht. Verstärkung wird erst in 15 Minuten da sein. Willig. Zu Befehl. Unser äußerster Kreis berührt an dieser Stelle das rechte Rheinufer. Also, abriegeln das Stück zwischen Fähre und Liebacher Au. Abriegeln Stück zwischen Fähre und Liebacher Au. Diesen Schnittpunkt besetzen. Fähre besetzen. Posten auf die Liebacher Au. Besetzen. Schnittpunkt, Fähre, Liebacher Au. Zu Befehl. Wegtreten. Die Gefangenen bleiben in ihren Baracken. Kannst du was sehen? Bunsen hat seine Maßnahmen getroffen. Jetzt grinst er das ganze Gesicht. Der freut sich, dass dem Alten das passiert ist. Er hat mal wieder Schwein gehabt. Er war in Urlaub. Der Alte tobt. Wie er schreit. Gleich ist wieder was fällig gegen uns. Was war das? Das übertönt die Sirenen und war doch gar nicht laut. Da kommen sie an. Sie bringen einen geschleppt. Kannst du sehen? Beutler. Den ersten hätten sie. Beutler Alfred. Man schleift ihn zum Tanzplatz. Jetzt rutscht er allein weiter. Nicht auf den Knien, sondern seitlich. Vielleicht hat er einen Tritt bekommen. Jetzt liegt er da, mit dem Gesicht nach oben. Schrecklich, ich kann nicht mehr. Er lacht, ja. Sie haben ihn den Kiefer ausgerenkt. Jetzt steht der Mund offen. Alles voll Blut. Jetzt kommt der Alte dazu. Er fletscht die Zähne, als ob er zurücklachen wollte. Siehst du das Gesicht? Du hast nicht aussagen wollen. Du wirst aussagen. Und wenn ich dir jeden Knochen einzeln brechen muss... Jetzt macht er ihn fertig. Du wirst aussagen, das sage ich dir. Du wirst aussagen. Die Kriminalkommissarin, Herr Kommandant. Teufel soll die... Die Herren Kriminalkommissare. Hitler. Das soll die Einlieferung vorstellen. Gratuliere. Da könnt ihr schleunigst ein paar Spezialärzte herbeitrommeln, dass sie dem Mann da seine Nieren und Hoden und Ohren zusammenflicken, damit er uns nochmal vernehmungsfähig wird. Schlau, schlau. Gratuliere. Weg von den Fenstern, die Gefangenen! Der sagt nichts mehr aus. Ob die ganze Flucht nicht doch ein Blödsinn war. Sie kriegen sie ja doch wieder. Manchmal denke ich das auch. Aber manchmal... Was manchmal? Wenn nur drei durchkommen, nur zwei, nur einer, dann ist das für uns alle und auch für die da draußen ein Signal. Ein Signal? Dass ihre riesige Maschine, die aussieht, als könnte nichts sie berühren, dass die einen Knacks bekommen hat. Ein Häkchen hakt aus. Irgendwo gibt es eine Lücke. Irgendwo kann man ran. Irgendwo ist sie nicht unfehlbar. Das gibt einem doch Mut. Das ist wahr mit dem Mut. Wenn die aus dem KZ schon fliehen können, werden die draußen denken. Du bist aber heute früh unterwegs, Greiner. Hast du nicht nach Mittagsschicht? Ja, ich habe gestern gewechselt. Ach so. Du, Manet, heute früh ist was passiert. Was denn? Manet, heute früh muss was passiert sein. Na, was denn? Na, weiß ich doch noch nicht. Aber passiert ist sicher was. Ach, geh, du spinnst. Moin, Rainer. Moin. Moin, Manet. Moin. Was soll denn schon passiert sein, so früh am Tag? Na, weiß ich doch noch nicht was. Aber wenn ich dir sag, Manet, da kannst du Gift drauf nehmen. Etwas ganz Verrücktes muss passiert sein. Sowas wie am 30. Juni. Geh, Rainer, du spinnst, ja. Wie kommst du denn da drauf? Fahr doch mal ein bisschen dichter ran. Meine Mutter, die muss doch heute wegen der Erbschaft nach Frankfurt zum Ahrwald. Und da ist sie mit ihrer Milch zum Kobisch hinüber, weil sie zur Milchablieferung nicht da sein kann. Und der junge Kobisch, der war gestern in Mainz. Da bestellt er immer selbst sein Wein für die Wirtschaft, gell? Und da haben sie gesoffen und da ist spät geworden. Und er hat erst heute in aller Herrgottsfrühe Arm gemacht. Na ja? Und da ist er nicht durchgekommen bei Gustavsburg. Ach, Anton. Ach, was denn, Anton? Ach, das ist doch längst gesperrt bei Gustavsburg. Franz, der Kobisch, der ist doch nicht auf den Kopf gefallen. Da wäre er scharf Kontroll gewesen, hat der Kobisch gesagt. Und Post auf den Brücke kipp. Und dabei ein Nebel. Bevor ich da ein Arimbel, hat der Kobisch gesagt. Und man macht mir die Blutprobe und ich hab Alkohol. Und hat schön meinen Führerschein. Na, da setze ich mich doch lieber zurück ins Goldene Lämmchen, Weißenau und trink noch einen Schoppen. Ja, Franz, lach du nur. Aber meinst du, sie hätte ihn zurückgelassen nach Weißenau? Na, die Brücke war plötzlich gesperrt. Mhm. Ja, wenn ich dir sag, Franz. Du, es liegt was in der Luft. Aber was denn? Na, kann ich dir nicht sagen. Also, adieu, bis später. In der Kantine, gell? In der Kantine, gut. Du hast doch gesagt, in der Kantine. In der Kantine, habe ich gesagt, sage ich's dir. Aber leise. Also, hör zu. Im KZ Westhofen. Ach so. Na? Hast du auch was davon gehört? 10 Mann, habe ich gehört, sollen sein. Das heißt, Kötzchen hat gesagt, 7. Mut haben die gehabt. Man sollte sich schämen. Was kann man schon machen? Du siehst doch, man kann. Wenn die das können, Schutzhäftlinge. Es gibt einem doch Mut, dass sowas möglich ist. Du, Manet, fährst du nachher gleich heim? Willst du was antun? Nein, nein, nur so. Wir können doch wieder zusammenfahren, wo wir den gleichen Weg haben. Du, ich hab dir doch von Kobisch erzählt. Ich will dir das doch noch zu Ende erzählen. Gut, Anton, wir fahren zusammen. Was ist denn da los drüben? Das Holzklötzchen haben sie verhaftet. Es soll wegen gestern sein. Da war er stark besoffen und hat allerhand zum Besten gegeben. Nein, deshalb nicht. Es muss was anderes sein. Was anders? Was? Psst, Manet. Er hat sich die Zunge verbrannt. Woran verbrannt? An einem heißen Eisen, Manet. So geht's ihm. Man soll heißes Eisen nicht in den Mund nehmen. Als ob das Holzklötzchen wirklich was wisst. Wo die sich wohl wirklich versteckt halten. Wo doch alles so bewacht wird. Was meinst du, Manet? Ich meine gar nichts. Wie soll ich das wissen? Natürlich. Aber ich meine doch, wer seine Wohnung dafür hergibt, wer den Mut hat. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich möchte mit sowas nichts zu tun haben. Da ist man zu Hause und da klingelt's plötzlich. Tag, Manet. Tag, Else. Ist Hermann zu Hause? Der wartet schon. Tag, Hermann. Tag, Manet. Ich habe euch das Schachbrett hier herüber, ans Fenster gestellt. Da seht ihr besser. Na, ist gut, Else. Du kannst jetzt rübergehen zu Scheppers. Soll ich euch nicht vorher einen Kaffee machen? Mhm. Nein, nein, lass nur, danke. Ist nicht nötig. Ja, nun geh nur, Else. Ja? Na, was ist denn los? Wieso? Na, du willst doch was. Deshalb habe ich auch Else weggeschickt. Hast du nichts gehört, Hermann? Na, erzähl mal, was du willst. Da werde ich dir sagen, was ich gehört habe. Heute früh, als ich zur Fabrik fuhr, hat mich der Greiner angesprochen. Der hat sonst immer erst nach Mittagsschicht, aber hat gewechselt. Der hat mir gesagt, dass was passiert ist und dass alle Brückenköpfe bewacht sind. Na, und sonst nicht? Warte mal. Nach Feierabend hat er dann auf mich gewartet und mir erzählt, dass drüben über Marien in Westhofen welche durchgegangen sind. Mhm. Sein Vetter hätte das erfahren. Der fährt immer alles, der ist doch bei der SS. Mhm. Scheint ein richtiger Lageraufstand gewesen zu sein. Und dann ein großer Ausbruch. Ja, und das alles? Die meisten hätten sie schon wieder, hat er gesagt. Aber ein paar sind noch frei. Ja, so, so. Ja? Ja. Und dann hat er eine Andeutung gemacht, dass ich den Schorsch doch gut gekannt habe. Na und? Der Schorsch wäre auch dabei. Sag mal, du, wie schätze denn keiner ein? Früher Sozialdemokrat. Mhm. Nicht aktiv, aber zuverlässig. Sag mal, weiß sonst noch jemand was? Im ganzen Betrieb wurde geflüstert. Das Holzklötzchen ist verhaftet worden. Das soll es herumgetragen haben. Mhm. Mhm. Jetzt ist es still geworden. Überall haben sie ihre Spitzel eingesetzt. Die horchen herum, schwätzen und ja, horchen. Ja. Aber jetzt macht keiner mehr den Mund auf. Doch in den Gesichtern kannst du sehen, wie es alle Kumpels bewegt. Sag mal, bist du beobachtet? Ich habe auch schon gedacht. Doch bis jetzt habe ich nichts bemerkt. Ja. Also sag, Hermann, ist Josh Heisler dabei? Ja, alle Nachrichten, die wir bis jetzt haben, die sind noch nicht geprüft. Aber im Großen und Ganzen könnten sie stimmen. Entwichen sind 7 Schutzhäftlinge. Der Plan, der ging vom Wallau aus, einem früheren Bezirksleiter, einem ausgezeichneten Mann, von dem sie alle nicht genug erzählen können. Leider hat aber da keiner recht. 3 von den 7, die haben sie schon wieder. Aber 4 stehen noch aus. Die sind noch frei. Darunter Schorsch Heisler. Also doch. Wir müssen also darauf gefasst sein, dass jemand Hilfe braucht. Quartiere müssen besorgt werden. Die Leute haben natürlich alle schreckliche Angst, jemand aufzunehmen. Aber gleichzeitig hat ihnen diese Flucht doch wieder Mut gemacht. Ein entkommener Häftling, das ist immer was. Das wühlt auf. Das ist ein Zweifel an ihrer Allmacht. Eine Bresche. Und ich sag der Mutter, wenn da schon was passieren kann, dass da 7 Stück auf einmal entwischen können, bei der Bewachung, bei dem Stacheldraht und was man sonst hört. Du, da muss doch schon was nicht in Ordnung sein. Was geht's dich an, Babette? Wir sind Bauersleute. Du wirst dich noch um Kopf und Kragen schwätzen. Die Wäsche ist viel zu nass. Wart mit dem Biegel. Sie ist gerade bügelrecht. Sie ist viel zu nass. Lasse hängen. Jeder nach seiner Art. Du bügelst gern trocken, Mutter. Ich bügel gern nass. Da horch doch nur. Ja, ja. Horch, horch. Ich bin doch nicht schwerhörig. Ist alles abgenommen? Schieb mal den Korb rüber. Hey, ihr da. Wo kommst du denn her, Willi? Gestiefelt und gespornt im braunen Hemd? Aus dem Weinberg doch gewiss nicht. Seid ihr denn verrückt? Ihr 2 Weibsleute? Jetzt bei der Wäsche. Man muss sich ja schämen. Im Dorf hat sich einer versteckt. Von denen aus Westhofen. Wir suchen schon alles ab. Ach, ebbisch ist immer. Bloß nicht schaffen. Gestern der Erntedank, vorgestern der 144er, heute Flüchtling. Und morgen fährt der Gauleiter durch. Immer ist ebbis. Na und der Rübe? Na und der Wein? Na und wäsch? Ach, halt's Maul. Warum ist denn das Tor nicht zu? Deine Flügel steht ja auf. Babette legt den Riegel vor. Voriges Jahr habe ich das noch selber gekonnt. Ich bin ja da, Mutter. Jetzt ist aus, Schorsch. Wenn die uns hier finden, lieber selber Schluss machen. Ruhig, Alldinger. Krabbeln, immer krabbeln, hat der Wallau gesagt. Solange man noch krabbeln kann, haben sie einen nicht. Die werden alle Verstecke durchsuchen. Aber hier hinter den Holzstapel gucken sie vielleicht doch nicht. Lasse, Babet, lasse. Nimm dir das alles nicht so zu Herzen, Babet. Lern von mir. Es gibt halt Sachen, die kann man ändern, und es gibt halt Sachen, die kann man nicht ändern. Solche Sachen muss man ertragen. Wenn die einem der eigene Kinder aufhetzen und verderben. Die aus Westhofen, die haben gezeigt, dass man nicht alles ertragen muss. Die eigene Kinder zu Feinde machen. Dass sich der Kerl auch ausgerechnet im Buchenau verstecken muss, das fehlt uns noch grad. Hätte er sich denn nicht auf einer Rheinau verstecken können? Muss er uns denn da alle mit hineinziehen? Gibt's nicht Weide genug und Schilf, wo er sich hineinsetzen könnt? Fass den Korb an, Babette. So. Mut hat er gehabt. Mehr Mut als die alle zusammen. Den Hetze. Mut. Mehr Mut müsst man haben, Mutter. Hörst? Mutter! Mutter, wir haben ihn! Wir haben ihn, Frau Alvin! Ja, den haben wir, Babet! Nebenan bei Wurms in der Hundehütte hat er gesessen. Und der Max war mit dem Karl auf dem anderen. Eine Brille hat aufgehabt, der Kerl, eine Brille. Aber die ist jetzt hier, die braucht er nimmer. Auf dem Allgäuer, seinem Auto wird er weggeschafft. So, so, in der Hundehütte. Mit der Brille? Das war dann der Pelzer. Wie viele sie jetzt schon habe? Pelzer. Vorführen den Pelzer. Führen Sie das Verhör, Overkamp. Nehmen Sie ihn sich erstmal vor, Fischer. Ich greife ein, wenn ich es für zweckmäßig halte. Schutzhäftling Pelzer zur Stelle, Herr Kriminalkommissar. Gut, abtreten. Setzen Sie sich, Pelzer. Pelzer, Eugen, geboren 1903 in Brandenburg. Stimmt's? Ja. Dass Sie sich aber auch zu solchen Streichen hergeben, Pelzer. Ausgerechnet von einem Heißler sich sowas aufreden zu lassen. Mensch, Mensch, Mensch, Mensch. Seit wann habt ihr euch das denn ausgeknobelt? Haben Sie denn nicht gleich gemerkt, Pelzer, dass das eine Kateridee war? Haben Sie denn nicht versucht, das den anderen auszureden? Ich habe ja nichts gewusst. Was? Was? Füllgabe gibt ein Zeichen und Sie rennen? Ja, warum sind Sie denn losgerannt? Alle sind. Eben, und Sie wollen nicht eingeweiht gewesen sein, aber Pelzer. Nein. Pelzer. Als der Füllgabe den ersten Wachtposten niederschlug, stand der zweite Wachtposten bei Ihnen. In derselben Sekunde, wie vereinbart, warfen Sie sich auf ihn. Nein. Bitte? Ich warf mich nicht. Ja, Entschuldigung, Pelzer. Bei Ihnen, Ihnen groß geschrieben, stand der zweite Posten. Da warfen Sie, Sie klein geschrieben, nämlich der Heißler und der natürlich Wallau, sich auf den ersten und Sie wieder groß geschrieben, wie vereinbart, auf den zweiten Posten, der gerade bei Ihnen stand. Nein. Was nein? Dass es vereinbart war. Was vereinbart? Dass er bei mir gestanden hat. Er kam, weil... Schlapp. Lehnen Sie sich doch ruhig an, Pelzer. So. Also nichts vereinbart. Als der Füllgrabe losschlug, warfen sich Wallau und Heißler auf den Posten, der nur zufällig bei Ihnen stand. Ihnen großgeschrieben, Pelzer. Stimmt's? Alles Zufall. Ja. Overkamp. Wollen wir uns doch gleich mal den Georg Heißler zur Gegenüberstellung holen. Heißler? Ach, Sie dachten wohl, den hätten wir noch nicht. Schutzhäftling Heißler, Georg zum Verhör. Wieso? So, noch nicht ganz vernehmungsfähig. Pelzer, Sie müssen sich zusammennehmen. Heißler hat uns diesen Vorgang nämlich anders beschrieben. Nehmen Sie sich also zusammen, Pelzer. Ihr Gedächtnis und Ihr letzten Rest von Verstand. Heißler, wenn ihr den wirklich habt, der kann gar nichts anderes sagen als ich. Und du sagst, Paul, es stimmt nicht, dass Sie den Heißler haben? Nein, Hermann. Sie haben die frühere Frau von Schorsch bewachen lassen. Und die hat sich mit einem Bekannten getroffen, der dem Schorsch etwas ähnlich sah. Den haben sie verhaftet und so zugerichtet, dass er zuerst nicht zu erkennen war. Dann, bei der Gegenüberstellung mit Pelz, hat sich aber gezeigt, dass der Mann den Schorsch nicht mal gekannt hat. Und du bist ordnungsgemäß entlassen worden, Paul? Ja, ja. Und du hast alle Vorsichtsmaßregeln befolgt? Ja, ich bin kreuz und quer gefahren und gegangen. Ich kenne ja die Stadt. Wenn mir jemand gefolgt ist, dann habe ich ihn abgehängt. Gut, gut. Wen haben Sie denn nun wirklich gefangen? Gleich zu Anfang haben Sie Beutler angebracht. Den Belloni, den Artisten, haben Sie hier in der Stadt erwischt. Wirst du es ja gehört haben. Er soll wahre Wunder an Akrobatik vollführt haben bei seiner Flucht über die Dächer. Aber zuletzt haben Sie ihn angeschossen und im Krankenhaus ist er dann gestorben. Der dritte, den Sie gefasst haben, war Pelzer. Ja, und dann kam das Schreckliche. Wallau. Wallau. Auf uns Häftlinge machte die Einlieferung Wallaus ungefähr einen solchen Eindruck wie der Fall Barcelonas oder der Einzug Francos in Madrid. Weißt du, Hermann, es war so, als ob der Feind alle Macht der Erde für sich hätte. Die Flucht der Sieben hatte für uns alle im Lager böse Folgen. Trotzdem ertrugen wir alles. Entzug der Decken, Entzug von Nahrung, verschärften Zwang. Hetzarbeit, stundenlange Verhöre unter Schlägen und Morddrohungen. Das alles ertrugen wir, ich möchte sagen, mit Gelassenheit, manchmal sogar mit Spott. Unsere Gefühle, die wir nicht verbergen konnten, reizten die Peiniger noch mehr. Verstehst du das, Hermann? Ja, ja, Paul, ja, nur zu gut. Ja, so stark empfanden die meisten von uns diese Flüchtlinge als einen Teil von uns selbst, dass uns war, als hätten wir sie ausgeschickt. Obgleich wir nichts von dem Plan gewusst hatten, kam es uns vor, uns sei etwas Seltenes gelungen. Vielen von uns war der Feind bis dahin allmächtig vorgekommen. Das ist doch so, Hermann. Während sich die Starken ruhig einmal irren können, ohne etwas zu verlieren, weil doch selbst die mächtigsten Menschen noch Menschen sind, ja sogar ihre Irrtümer machen sie noch menschlicher, darf sich, wer sich als Allmacht aufspielt, niemals irren. Entweder er ist allmächtig oder er ist nichts. Wenn ein noch so winziger Streich gelang gegen die Allmacht des Feindes, dann war alles gelungen. Das empfanden wir alle, ohne Ausnahme. Das machte uns stark. Erzähl weiter, Paul. Ja, und dieses Gefühl, verstehst du, Hermann, dieses Gefühl schlug in Schrecken um und bald in Verzweiflung, als sie einen nach dem anderen einbrachten. Verhältnismäßig rasch und, wie es uns vorkam, mit einer höhnischen Mühelosigkeit. In den ersten zwei Tagen und Nächten hatten wir uns noch gefragt, ob sie auch den Wallau kriegten. Wallau. Wir kannten ihn zwar kaum, aber... Ja, ich verstehe. Nein, Hermann, das kannst du gar nicht verstehen. Wir kannten ihn wirklich kaum. Er war nur nach seiner Einlieferung ein paar Stunden bei uns gewesen. Dann Einzelhaft und Verhör um Verhör. Wir hatten ihn zwei oder dreimal nach solchen Verhören gesehen. Ein bisschen taumelnd, eine Hand gegen den Bauch gepresst. Mit der anderen Hand machte er zu uns hin eine Bewegung, als wollte er ausdrücken, dass das alles nichts Endgültiges zu bedeuten hätte und dass wir uns trösten sollten. Ja. Und dann, ach Hermann, wie dann dieser Wallau auch wieder eingefangen und zurückgebracht wurde. Da weinten wir alle wie die Kinder. Wir wären jetzt alle verloren, dachten wir. Man würde Wallau jetzt auch ermorden, wie man alle unsere Führer ermordet hatte. Gleich in den ersten Monaten der Hitlerherrschaft. Du weißt doch, Hunderte, in allen Teilen des Landes, in jedem Monat wurden welche ermordet, öffentlich hingerichtet oder heimlich in Lagern zu Tode gequält. Die ganze Generation hatte man ausgerottet. Das dachten wir an diesem furchtbaren Morgen. Und wir sprachen es aus, zum ersten Mal, dass wir in solchem Maße ausgeblutet ohne Nachwuchs vergehen müssen. Was beinahe nie in der Geschichte geschehen war, das Furchtbarste, was einem Volk überhaupt geschehen kann, das sollte uns jetzt geschehen. Ein Niemandsland sollte gelegt werden zwischen die Generationen. Ein Niemandsland, durch das die Lehren und Erfahrungen des Freiheitskampfs nicht mehr dringen könnten. Sieh mal, wenn man kämpft und fällt, Hermann, und ein anderer nimmt die Fahne, kämpft und fällt auch, und der Nächste nimmt sie auf und muss dann auch fallen. Das ist ein natürlicher Ablauf. Denn geschenkt wird uns nichts. Ja, geschenkt wird uns nichts. Nein, wirklich nicht. Wenn aber niemand mehr die Fahne nehmen will, weil er ihre Bedeutung gar nicht kennt. Manchmal dauerten uns die jungen Burschen, die Spalierbildeten zur Wallaus empfangen und ihn anstierten und bespuckten. Da riss man das Beste aus, was im Lande wuchs, weil man die Kinder gelehrt hatte, es sei Unkraut. All die Burschen und Mädel da draußen, dachten wir, glichen, wenn sie einmal die Hitlerjugend durchlaufen haben und den Arbeitsdienst und die Wehrmacht, den Kindern der Sage, die von Tieren aufgezogen werden, bis sie die eigene Mutter zerreißen. Sie können ausreißen, so viel Sie wollen, Paul. Etwas bleibt zurück und wächst nach und wird immer wieder stark. Sag mal, hast du herausbekommen, wie man Wallau gefangen hat? Auch das gehört mit zu dem Furchtbaren. Ein gewisser Bachmann, ein sonst braver Kerl, hat ihn auf seinem Laubengrundstück versteckt gehalten. Das müssen Sie herausgekriegt haben. Sie haben diesen Bachmann zum Verhör geschleppt und er ist weich geworden und hat alles verraten. Lump. Dann hat er Gewissensbisse gekriegt und hat sich aufgehängt. Wie man ihn abgeknüpft hat in der Mansarde, da soll seine Frau geschrien haben, er hätte es lieber gestern tun sollen, vor dem Verhör. Und der Wäscheseil sei ihr zu schade. Sie hat sich nicht beruhigt, als man die Leiche weggebracht hat. Sie hat den Mann verflucht und hat geschrien und beteuert, sie sei unschuldig an dem Verrat. Eine brave Frau. Was ist jetzt mit ihr? Verhaftet. Na und, Wallau? Aus dem haben sie nichts herausgebracht. Sie haben es so und so versucht, aber es war, als ob sie es mit einem Toten zu tun hätten. Zuletzt ist es ihnen selbst unheimlich geworden. Da hat Fahrenberg ihn an einen Baum gestellt. An einen Baum? Häftling Wallau ist zum Kommandanten Fahrenberg bestellt, Herr Kommissar. Sagen Sie ihm, dass ich ihn zum Verhör brauche. Jawohl, Herr Kriminalkommissar. Verrückt. Wieder was los, Fischer? Diesem Fahrenberg ist die Sache aufs Gehirn geschlagen. Der wird bestimmt verrückt darüber. Ja, der ist es schon. Abgesägt wird er auf jeden Fall. Man muss Dampf dahinter machen. Na, hören Sie mal, was eben wieder passiert ist. Wir können doch keine Stahlkammern hier aufbauen, extra für die wieder eingebrachten Flüchtlinge. Wir haben uns doch mit dem Mann verständigt, dass er die drei nicht mehr anrührt, bis wir alle sieben unter Dach und Fach haben. Nachher kann er von uns aus Würste mit ihnen füllen. Na und? Jetzt hat er sich die drei nochmals bringen lassen. Er hat da vor seiner Baracke Bäume stehen. Ich meine, die Dinger da, die keine Bäume mehr sind, die Stümpfe. Er hat sie heute früh schon kappen lassen, weil sie ihm Licht wegnehmen, hat er geschrien. Um sich Luft zu machen. Und nun hat er die drei an drei Bäume stellen lassen, so mit ausgebreiteten Armen. Die Dinger hat er mit Nägeln präpariert, damit sich die Leute nicht anlehnen können. Und hat alle Häftlinge antreten lassen und eine Ansprache gehalten. Na, das hätten Sie hören sollen, Oberkamp. Ein Eidschwur, dass alle sieben Bäume besetzt seien, bevor die Woche neu anfing. Großartig. Und wissen Sie, was er zu mir gesagt hat? Sie haben mein Wort, keinen Schlag. Wie lange will er Sie denn so stehen lassen? Und darum ist ja der Krach losgegangen. Denn werden die noch vernehmungsfähig sein? Nach einer Stunde? Nach anderthalb Stunden? Also gut, da wird sie jetzt jeden Tag bloß dem Lara vorführen. Und dieser Spaß wird sein letzter in Westhofen sein. Ich glaube, er bildet sich ein, wenn er alle sieben zurück hat, kann er hier bleiben. Ach, Fischer, wenn so Leute wie Fahrenberg die Leiter runterfallen, plumpsen sie gewöhnlich unten so kolossal auf, dass sie gleich wieder ein paar Sprossen hochschnellen auf eine neue Leiter. Gut gesagt, Oberkamp. Na, jedenfalls habe ich mir mal diesen Wallau vom dritten Baum abgepflückt. Da bringen Sie ihn schon. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen jetzt einen Rat gebe, Oberkamp. Der wäre? Dass Sie sich aus der Kantine ein rohes Beefsteak kommen lassen. Wozu? Weil Sie eher aus diesem Beefsteak eine Aussage herausklopfen können, als aus dem Mann, den man Ihnen jetzt vorführt. Aus Vater werden Sie nichts herausbringen. Aus Vater nicht. Haben Sie dich sehr geschlagen, Karl? Warum? Ich sollte sagen, Vater wie ein Landesverräter. Das bringen Sie aus mir nicht heraus. Aber wenn man uns trennt, Karl? Du musst Mut haben, Walter. Auch wenn man uns trennt. Es ist sehr schwer, immer mutig zu sein. Denk an Vater, Walter. Denk an die anderen. Aber wenn man sie alle fängt? Das wäre schrecklich. Aber wenn auch nur einer entkommt, einer von den sieben, dann werden sich neue finden und immer neue. Wenn nur einer entkommt. Jetzt müssen wir uns trennen, Aldinger. Das war ein guter Gedanke, dass wir in die Kirche gegangen sind, gestern Abend. Und dass uns der Küster nicht entdeckt und uns über Nacht eingeschlossen hat. Die paar Stunden Schlaf haben wir dringend gebraucht. Jetzt gehe ich auch. Vielleicht hast du Glück und der Doktor verbindet dir die Hand. Oder er ruft bei der nächsten Wache an. Aber ich gehe trotzdem, Aldinger. Alles, was wir getan haben seit unserer Flucht und was wir tun werden, ist ein Kampf um das Leben. Der muss gewagt werden. Und du? Ich gehe heim. Unsinn. Wo dich jedes Kind kennt. Ich habe dir das schon 100-mal gesagt, Aldinger. Das ist Wahnsinn, heller Wahnsinn. Wo sich jetzt das ganze Dorf bestimmt scharf überwachen. Ich gehe heim. In den Tod. Hast du es ja selber gesagt? Das ist ein anderer Tod. Überleg dir das doch, Aldinger. Ich gehe heim. Und das war der fünfte. Na, wie ich dir sag, ein alter Bauer. Aldinger heißt er. Zwei Kinder habe ihn gefunden auf einem Hügelchen ganz nah bei seinem Dorf. Burebach heißt es. Na, ich hab das von meinem Schwager, dem SS-Mann. Wie es der Alte fertig gebracht hat, bis dahin durchzukommen. Na, das ist doch erstaunlich, hat er gesagt. Na, wo doch alles streng abgeriegelt war. Tot, sagst du, haben ihn die Kinder gefunden? Ja, gerade als ob er nach Haus kommen wäre, um zu sterben. Sie habe ihn ins Dorf hineingetragen, als ob sie auf ihn gewartet hätte. An den Wachtposten vorbei, erzählt mein Schwager, in sein eigenes Haus. Sein Bett wäre frisch bezogen gewesen, die ganze Zeit. Na, sie habe ihn gewaschen und angezogen und dann in sein Bett gelegt. Das ganze Dorf soll bei der Beerdigung dabei gewesen sein. Und vor dem Haus des Bürgermeisters, nur er ist doch dort durch Bürgermeister geworden, dass er den alten Aldinger ins KZ gebracht hat. Da habe viele ausgespuckt. Erzählt das auch dein SS-Schwager? Nein, natürlich nicht. Das habe ich von ganz woanders her. Nun sind von den sieben nur noch zwei nicht gefasst, Mannet. Eine, der Villgrabe heißen soll, und dann dein Bekannter, der Schorsch Heißle. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mir sagen, wo hier der nächste Arzt ist? Der nächste Arzt? Das ist hier der Dr. Löwenstein. Aber da können Sie nicht hin. Warum nicht? Na, hören Sie mal, das ist doch ein Jude. Ach so. Danke. Der nächste, bitte. Sie heißen? Hans Schmidt. Wohnen? Bingerstraße 7. Der Ruf? Altusschlosser. Setzen Sie sich. Sieht böse aus. Ein Unfall? Ich werde Ihnen jetzt eine Spritze geben, dann will ich die Glassplitter entfernen. Was haben Sie? Ist Ihnen nicht gut? Doch, ganz gut, Herr Doktor. Sie haben kein Hemd an. Sie haben... Gottes Willen. Warum sind Sie zu mir gekommen? Warum gerade zu mir? Zu wem hätte ich denn sonst gehen sollen? Wenn Sie wüssten, was man mir antut. Was man mir Tag für Tag antut. Doch Ihnen nicht allein, Herr Doktor. Jetzt noch das dazu. Das gibt es doch gar nicht, dass man so leiden muss. Aber doch Sie nicht allein, Herr Doktor. Gerade zu mir. Ich habe nichts gesehen. Nichts bemerkt. Sie sind der Autoschlosser Hans Schmidt. In 14 Tagen sind Sie wieder arbeitsfähig. Sehr schlimm. So. Es ist alles draußen. Nehmen Sie sich zusammen. Vielen Dank, Herr Doktor. Kommen Sie aus dem zweiten Stock? Aus dem dritten. Ach so, ich dachte schon vom Löwenstein. Zuletzt, da hat man festgestellt, dass er sich bei einem jüdischen Arzt die Hand verbinden ließ. Jetzt soll er hier in der Stadt sein, Paul. Das haben sie durch den Rundfunk bekannt gegeben. Alles wird überwacht. Er und noch einer. Füllgrabe heißt er. Sollen die einzigen sein, die noch nicht gefasst worden sind. Man muss ihnen helfen, Paul. Vor allem dem Heißler, wenn er so ist, wie ihr alle sagt. Er ist so. An ihm haben die uns zeigen wollen, wie man einen baumstarken Kerl 1, 2, 3 umlegt. Aber das Gegenteil ist geschehen. Sie haben uns nur gezeigt, dass es nichts gibt, was seinesgleichen umlegt. Und dann haben sie ihn gequält, denn sie wollten ihn tot haben. Ach, Hermann, was er immer für ein Gesicht hatte. Und solche Augen, mit so vielen kleinen, komischen, spitzen Pünktchen darin. Aber jetzt ist sein schönes Gesicht ganz plattgeschlagen. Er ist überhaupt ganz eingeschrumpft, der Schorsch Heißler. Die ihn früher draußen gekannt haben, werden ihn jetzt kaum wiedererkennen. Wenn man nur wüsste, an wen er sich wenden wird. An wen? Er wird doch wissen, dass alle seine Verwandten, dass seine frühere Frau, dass seine Freunde überwacht werden. Er wird sich hüten, sie zu gefährden, so wie du ihn schilderst. Aber woher bekommt er Kleidung? Wo wird er unterschlüpfen? Wer wird es denn wagen, ihn aufzunehmen? Guck mal, Max. Was denn? Der an der Theke. Den kennst du doch auch. Schorsch Heißler. Ja. Wie der aussieht. Kaum wiederzuerkennen. Wie er das Essen hinunterschlingt. Hat wahrscheinlich schon lange nichts mehr gekriegt. Du, Emil? Ja? Du könntest dir jetzt was verdienen. Könnte ich. Könntest du's? Ein paar tausende Mark. Hol's der Teufel. Nein, ich könnte es nicht. Hier treffen müssen. Woher hast du denn die Sachen, Schorsch? Du, der Mantel ist doch zu auffallend. Ich weiß, aber ohne, naja. Ich habe ihn durch Belloni, der hat mir eine Adresse gegeben. Belloni ist tot. Ich habe es gelesen. Weißt du, wo ich gerade hinfahren wollte, Schorsch? Na? Mainzer Landstraße. Mainzer Landstraße? Mhm. Hast du vergessen, was in der Mainzer Landstraße ist? Was soll denn dort schon Besonderes sein? Die Gestapo. Weißt du überhaupt, was in Westhofen vorgeht, Schorsch? Weißt du, dass sie schon alle gefangen haben? Bis auf dich und mich und den Aldier? Wie willst du das wissen? Na, du hast dir vielleicht keine Zeitungen angeguckt. Nein, ich Schorsch, aber... Schorsch, wen suchen sie denn? Dich, mich und den Großpapa. Und der hat sicher schon einen Schlag gekriegt und liegt wohl in einem Graben. Lange kannst du ja nicht geschafft haben. Wenn außer uns noch einer zu suchen wäre, na, dann wäre er doch ausgeschrieben. Nein, nein, nein, Schorsch. Die haben die anderen. Sie haben Waller, haben Pilzer. Belloni ist tot. Beutler habe ich ja selbst noch schreien gehört. Nein, das ist nicht wahr, das ist nicht möglich. Sie können einen Ballon nicht fangen, das ist keiner, der sich fangen lässt. Oh? Nein, nein, nein, oh? Nein. Na, wieso war er denn dann im Westhofen? Schorsch, lieber Schorsch, wir waren ja alle verrückt. Und Wallau war am verrücktesten. Aber jetzt ist genug. Was ist genug? Die Verrücktheit. Ich für meinen Teil bin geheilt. Ich melde mich. Ich melde mich in der Mainzer Landstraße. Also ich gebe auf. Ja, das ist ja auch das Vernünftigste. Ich will mir den Kopf behalten. Ich kann diesen Narrentanz keine 5 Minuten mehr durchstehen. Und zuletzt wird man durchgefangen. Dagegen kommst du ja nicht auf. Der einzige Ausweg wäre, dass du über die Grenze kommst. Aber das ist ja unmöglich. Die Welt ist doch gegen dich. Es ist ein Wunder, dass wir zwei noch frei sind. Wir wollen freiwillig Schluss machen mit dem Wunder, bevor sie uns fangen. Denn dann hat sich's ausgewundert. Dann heißt's gute Nacht. Kannst dir vorstellen, was Farnberg mit den Eingelieferten macht? Erinnerst du dich an den Tanzplatz? Na, siehst du? Erinnerst du dich, Schorsch? Aber was soll denn das? Erinnerst du dich, was wir mit unserem Kameraden Körper gemacht haben? Von dem es hieß, er hätte fliehen wollen. Er wollte ja gar nicht. Aber wir? Wir sind geflohen. Wir sind's. Ich werde jetzt hingehen, Schorsch. Sofort. Das ist sicher das Beste, glaub mir's. Und du gehst mit. Ich war ja gerade auf dem Weg dorthin. Gott selbst hat uns beide zusammengeführt. Bestimmt, George, glaub mir, bestimmt. Ach, du bist ja verrückt. So, na, wollen wir sehen, wer von uns beiden verrückt, der verrückt ist. Nimm doch dein bisschen Verstand zusammen, mein Junge. Guck dich doch um, mein Junge. Ganz schnell, ganz unangenehm wirst du kaputt gehen, wenn du es nicht machst, so wie ich. Komm, mein Junge. Na komm, George, komm doch mit. Komm. Ach, du bist ja verrückt, Füllgrabe. Total verrückt. Sie werden sich ja den Bauch halten vor Lachen, wenn du anrückst. Mensch, was glaubst du denn? Lachen? Wieso lachen? Na ja, sollen sie lachen. Aber sie sollen mich leben lassen. Guck dich doch mal um, mein Junge. Etwas anderes bleibt uns ja gar nicht übrig. Wenn du heute nicht erwischt wirst, wirst du es morgen. Und kein Hahn wird nach dir gehen, mein Junge. Glaub mir, mein Junge, diese Welt hat sich ein ganz klein bisschen verändert. Kein Hahn kräht mehr nach uns. Komm, geh mit mir. Das ist das Allerschlaueste. Das ist das Einzige, was uns rettet. George, Junge, komm doch. Komm doch mit. Ach, du bist vollkommen wahnsinnig. Mensch, Füllgrabe. Kamerad, mach doch sowas nicht. Selbst in die Falle. Du wirst ja einfach ausgelöscht, kaputt gemacht, umgelegt. Die haben doch kein Mitleid. Die haben doch noch nie Mitleid gehabt. Die kennen doch gar kein Mitleid. Auf die macht doch nichts Eindruck. Füllgrabe, lieber Füllgrabe. Siehst du, wie ich so durch das Land gezogen bin und war doch gehetzt und war doch gar kein Mensch und hab einmal im Dreck geschlafen und einmal in der Kirche und einmal bei einem Püppchen, das mich hat schlafen lassen und wollte mich am Morgen doch verraten und ich bin mit Mut entkommen. Trotz alledem, Füllgrabe, es war schön und das Leben ist mir lieb gewesen. Ich hab das Leben immer lieb gehabt. Ich hab alles daran geliebt. Die süßen Klümpchen auf dem Streuselkuchen und selbst die Spreu, die man im Krieg ins Brot packt und die Städte und Flüsse und das ganze Land und alle Menschen. Die Mutter und den kleinen Bruder und die frühere Frau und die Parolen, Füllgrabe, mit denen man Menschen aufweckt und die kleinen Lieder zur Klampfe. Selbst das Geschwätz der alten Weiber. Füllgrabe, das alles ist Leben, ist das Leben. Das ist doch schön, das wirft man doch nicht so einfach weg. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, es hilft doch nichts mehr. George, lieber George, komm. Du warst doch immer ein anständiger Mensch. Komm mit, ja? Es ist doch so grässlich, allein dorthin zu gehen. Füllgrabe, du gehst in den Tod. Füllgrabe, du gehst in den Tod. Jetzt ist der Alte, der Farnberg, total verrückt, seit dieser Füllgrabe hier ankutschiert ist. Jetzt ist er felsenfest davon überzeugt, dass er auch noch den Heißler kriegt. Was glauben Sie, Oberkamp? Lieber Bunsen, mein Name ist Oberkamp, nicht Habakuk. Ich gehöre weder zu den kleinen noch zu den großen Propheten. Ich mache hier harte Arbeit. Lächerlich, dieses an die Bäume stellen der Leute jeden Tag. Dabei glaube ich gar nicht, dass die vier Knaben noch etwas spüren. Na, der fünfte dieser Belloni spürt schon wirklich nichts, weil seine Mütze da hängt und sein alter Frack. Und der alte Kerl, der Aldinger, spürt auch nichts mehr. Aber die anderen Häftlinge? Die allerdings, die spüren's. Da können sie etwas erleben, wenn die erstmal auf dem Tanzplatz aufgestellt werden. Möchten nicht hinsehen und müssen es doch. Prost. Prost. Prost. Prost. Prost, Oberkamp. Aber die vier, wo sie doch ahnen, was ihnen später blüht. Wenn man das ahnt, habe ich mal gehört, ist einem alles eins und man spürt gar nichts. Außerdem stehen sie ja nur unbequem und wenn sie sich nicht anzulehnen versuchen, kitzelt sie es nicht mal. Bloß der Füllgrabe hat gejammert. Aus Enttäuschung. Hat geglaubt, es geschieht ihm nichts, der Idiot. Übrigens, kommt der heute Nacht noch mal ran? Lassen Sie mich doch dabei sein, Oberkamp. Nee, mein Lieber. Warum nicht? Das ist Dienst. Eine korrekte Sache, mein Lieber. Ja, bei euch. Ihr mit eurer Korrektheit. Da sind wir anders. Lassen Sie mir den Füllgrabe 5 Minuten. Und ich will Ihnen sagen, ob das ein Zufall war, dass er Heißler traf. Möglich, dass er Ihnen erzählt, er hätte sich mit Heißler verabredet gehabt, falls Sie ihm einen Tritt vor den Bauch geben. Aber was ist eine solche Aussage wert? Ich kann sie nachher genauso gut, ach, Zufall ist ja sagen, ob es tatsächlich Zufall war, dieses merkwürdige Zusammentreffen. Und warum kann ich das? Weil man diesen Füllgrabe nur zu schütteln braucht und die Aussagen fallen wie die reifen Pflaumen. Ha, die sind wertlos. Aber ich habe ein Bild von diesem Füllgrabe, wie ich eins vom Heißler habe. Dieser Heißler hat sich nie und nimmer mit einem Füllgrabe am hellen Mittag in einer Stadt auf offener Straße verabredet, lieber Bunsen. Prost. Prost. Prost, Fischer. Ja, mag sein. Aber wenn er Heißler, wie er erzählt, vor einem Lokal getroffen hat, dann muss Heißler dort auf jemand gewartet haben. Oh, möglich. Hat man sein Bild allen Haus- und Blockwachten gegeben? Lieber Bunsen, seien Sie doch dankbar für all die Sorgen, die sich andere Leute machen müssen. Prost! Prost, Prost, Prost, Prost. Sagen Sie, Oberkamp, können Sie nicht dem Wallow sein Köpfchen ein bisschen auseinandernehmen? Hm? Da muss doch drin sein, auf wen sein Freund Heisler gewartet hat. Ich habe eine Idee. Spannen Sie doch mal Wallow und Füllgrabe zusammen. Ihre Idee, lieber Bunsen, ist wie Maria Stuart. Schön, aber unglücklich. Na, nichts für ungut. Prost. Prost, mein Lieber. Aber wenn Sie sich schon dafür interessieren, wir haben Wallow genau verhört. Und? Hier ist das Protokoll des Verhörs. Das ist ja ein leeres Blatt. Ja, eben. Prost, mein Lieber. Überlassen Sie mir mal den Wallow. Bis morgen früh. Nehmen Sie sich das Stückchen Papier ruhig mit und lassen Sie sich Blut drauf spucken. So, und jetzt an die Arbeit, Fischer. Bitte. Verzeihen Sie, Bunsen. Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst. Wen zuerst? Den Wirt des Lokals, vor dem sich Heisler und Füllgraber getroffen haben, oder? Nein, den nachher. Zuerst diesen jüdischen Arzt, diesen Löwenstein, der in die Hand verbunden hat. Ja. Also, meine Herren, dann Heil Hitler. Heil Hitler. Wiedersehen, Bunsen. Sieht aus wie ein gewappneter Erzengel, der Kerl. Wie Sankt Michael persönlich. Was ist denn das hier für eine Reitgarde, Fischer? Na, ihr heiliger Michael hat sein Schwert liegen lassen. Ach so. Tja, viel mehr als wir schon wissen, wird übrigens aus dem Löwenstein nicht herauszuholen sein. An den ist er zufällig geraten, der Heisler. Tja. Aber der Heisler muss andere Freunde haben. Und er ist vorsichtig, der Kerl. Sehr vorsichtig. Es klappt, George. 8.15 Uhr am Nebenausgang vom Olympiakino. Ein kleiner blauer Opel. Hier ist die Nummer. Und sofort einsteigen. Wer ist es? Weiß ich nicht. Natürlich nicht. Ob ich es tun soll? Ich weiß nicht, ob im letzten Augenblick... Du musst, George, sei unbesorgt. Ich kenne den Mann, der es beschafft hat. Kenne ich ihn auch. Das ist doch gleichgültig. Natürlich. Natürlich. Gut, ich tue es. Mach's gut, George. Du auch, mein Junge. Steigen Sie ein. Rasch! Es ist nicht, was Sie denken. Was? Es ist keine Falle, es ist alles in Ordnung. Aber nehmen Sie sich zusammen. Peter. Verzeihung. Das ist ein Schulfreund von mir, Gerda. Er ist auf der Durchreise. Ich habe ihn mit hergebracht. Er kann doch wohl heute Nacht hier schlafen. Aber natürlich, warum nicht? Wollen Sie vielleicht zuerst in Ihr Zimmer, Herr... Schmidt. Herr Schmidt. Bitte, hier hinauf. Ja, gleich links. Und wenn Sie ausgeruht sind, wollen Sie vielleicht mit uns Tee trinken. Nur so etwa in anderthalb Stunden, wenn es recht ist. Danke. Vielen Dank. Was macht er? Er schläft noch immer. Nun schon 4 Stunden. Er scheint völlig übermüdet zu sein. Ja. Du, Gerda? Ja? Liest du, Liebling? Wenn du mich so komisch anguckst, kann ich nicht lesen. Tja, du hast ja auch den ganzen Tag Zeit gehabt zum Lesen. Sprich jetzt mit mir. Warum, Peter? Weil mich deine Stimme beruhigt, Gerda. Wozu hast du Beruhigung nötig? Bei uns hier ist doch wahrhaftig kein Mangel an Ruhe. Du, sag mal, Peter, wen hast du da eigentlich aufgelesen, hm? Ein sonderbarer Gesell, dieser Herr Schmidt, dein Schulfreund. Was hast du denn? Schwitzt du? Das Mädchen bleibt doch bis morgen weg. Bis übermorgen sogar. Hör mal, Gerda. Ja? Du darfst keinem Menschen erzählen, dass wir Besuch haben, verstehst du? Frag dich trotzdem jemand, dann sagst du, ein Schulfreund meines Mannes. Gut, das hätte ich sowieso nicht anders gemacht. Ja. Hast du eigentlich den Rundfunk gehört? Diese Flucht aus Westhofen? Ich? Rundfunk? Nein, tue ich doch nie. Es sind ein paar durchgebrannt. Sehr gut. Aber sie haben sie alle wieder gefangen. Schade. Bis auf einen. Schau mal an. Was denn? Also das hätte ich dir wirklich nicht zugetraut, Peter. Was? Nicht zugetraut? Na das alles. Den Schulfreund, den Herrn Schmidt. Also wirklich, Liebling, entschuldige, aber... Warum quälst du mich eigentlich, Gerda? Ja, ist denn das für dich quälend? Wieso denn? Ich will dir etwas sagen, Gerda. Dir ist es einerlei, warum der Mensch in Gefahr ist. Dir ist es auch einerlei, wer und was er ist. Die Gefahr ist dir die Hauptsache. Ob es eine Flucht ist oder ein Autorennen, da lebst du auf. So warst du, so bist du. Du hast halb recht, halb unrecht, Peter. Ich war vielleicht früher einmal so. Vielleicht bin ich es jetzt wieder geworden. Aber willst du wissen, wodurch? All die Zeit über hast du gesagt, dagegen hilft nichts, dagegen kann man nicht aufkommen, man muss abwarten. Abwarten, habe ich bei mir gedacht. Er will abwarten, bis man alles zertrampelt hat, was ihm teuer war. Gerda! Also versteh mich doch. Wie ich von meinen Leuten daheim weg bin zu dir damals, ich war noch nicht 20. Und ich bin weg von daheim, weil mir dort alles zuwider war. Mein Vater, meine Brüder, die Stille jeden Abend in unserem Wohnzimmer. Aber bei uns hier war es zuletzt ebenso still wie daheim. Und dann noch etwas, Peter. Bei uns daheim gab es nichts, was sich jemals verändern durfte. Es war ihr Stolz, dass alles stets so blieb, wie es war. Na und dann du. Dein Beruf, die physikalische Chemie, du, der mir plötzlich erklärt hat, dass selbst in den Steinen keine Sekunde lang etwas steinern und unveränderlich bleibt. Und erst recht nicht der Mensch. Mich freilich ausgenommen, wie? Wieso denn? Aber Gerda... Hast es doch eben selbst gesagt. So warst du, so bist du. Oder nicht? Gerda, vielleicht war das falsch. Sicherlich war das falsch. Aber du musst mich doch verstehen, es war nicht leicht. Ich weiß. Nein, Gerda, nicht so. Ich hatte den Weg verloren, die Verbindung. Vielleicht habe ich mich auch nicht darum bemüht. Vielleicht war da sogar etwas in mir froh, dass es so war. Ich weiß, du wirst es Angst nennen. Aber es ist nicht nur Angst. Angst natürlich auch, ich schäme mich nicht, das einzugestehen. Aber es ist auch noch etwas anderes. Es ist ein Trieb, etwas unbezwingbar scheinendes. Ein gewisser Selbsterhaltungstrieb. Das ist es auf der einen Seite. Und auf der anderen ist es das, wovon du sagst, dass es mir teuer sei und was zertrampelt wird. Und es ist oft nur ein Augenblick, der einen untergehen oder weiterleben lässt. Als Fiedler zu mir kam, war der Umschlagpunkt bei mir überschritten. Wer ist das, Fiedler? Ein Arbeiter, den ich damals, als ich bei Bocconi angestellt war, kennengelernt habe. Ich gab damals Chemieunterricht. Später waren wir dann noch in einer Arbeiterabendschule zusammen. Und dort wurde er mein Lehrmeister. Ich habe viel von ihm gelernt. Aber dann kam 33. Und dann kam... Was? Na, du weißt es ja, Gerda. Da habe ich ihm gesagt, lieber Fiedler, komm mir nicht mehr mit Sammellisten, nicht mehr mit verbotenen Zeitungen. Für eine Broschüre will ich nicht mein Leben riskieren. Aber... wenn du etwas hast, das sich lohnt, dann komm wieder. Das hattest du ihm gesagt? Und jetzt ist er gekommen. Jetzt lohnt es sich. Es lohnt. Jetzt hast du den Weg. Ja, jetzt habe ich ihn. Als ich nach Hause kam, Gerda, es war wieder die alte Luft, die einem die Schläfen streicht, als ob sie vor Frost gesteift sei. Es ist wieder die alte Luft, Peter. Es ist wieder die alte Luft. Wie kam dein Fiedler an die Sache? Das ist eine ganze Kette. Ich kenne nur ganz wenige Glieder natürlich. Manche standen abseits, so wie ich, und sind wieder zugezogen worden. Manche haben geordnet, vorbereitet, geprüft. Glieder werden ausgerissen, immer wieder. Gestern, heute, morgen. Aber immer neue Glieder kommen hinzu. Immer wieder schließt sich die Kette. Man hat ihm Kleidung besorgt, man hat ihn untergebracht, man hat ihn gewarnt. Man hat ihn weitergeleitet. 6 haben sie gefasst. Um den letzten kämpfen wir. Und weiter? Ich erwarte eine Frau. Ich weiß nicht, wer sie ist, ich weiß nicht, was sie bringt. Aber sie wird etwas bringen. Was ist das? Ein Wagen. Er kommt näher. Hält! Nein. Er fährt vorbei. Wir werden jetzt oft zusammenfahren, Gerda. Bei jedem Klingeln und bei jedem Geräusch. Ich werde nicht zusammenfahren. Denn es lohnt. Neulich, als wir Herberts Frau trafen und du sprachst mit ihr über alles Mögliche, fremd und als ob es gar nicht wahr sei, dass sie Herbert umgebracht haben, da sah ich in dem Gesicht der Frau alles das, was auch ich empfand. Was, Gerda? Dass wir Herbert schon vergessen hatten. Ja, und wie viele wir schon vergessen haben. Und schlimm ist es, wenn man abstumpft und etwas von dem Schlechten vergisst, das sie einem antaten. Aber noch schlimmer ist es, wenn man das Beste vergisst über all dem Furchtbaren. Gerda? Ja? So auseinander kann man sein und dennoch zusammenleben. Und dann kommt etwas, das einen auseinanderreißen könnte. Und man fühlt auf einmal, wie nah man beisammen ist. Peter. Peter. Gerda. Komm mir unauffällig nach. Gemacht. Hier sind die Papiere. Viel steckt drin in diesem Umschlag, lieber Fiedler. Gefährliche, mühselige Kleinarbeit, viele Wege, Erkundungen, Listen, die Arbeit vergangener Jahre, alte Freundschaften und Verbindungen und das Leben von Menschen. Ich weiß, Hermann. Auch der Verband der Seeleute und Hafenarbeiter, dieses Netz über Flüsse und Meere steckt drin, Fiedler. Der Pass ist von dem Neffen eines holländischen Schleppdampferkapitäns. Das Passbild hat man den Steckbriefbildern angepasst. Nicht schlecht, wie? Gut, sehr gut. Und hier ist Geld aus der Notkasse der Bezirksleitung. Wirst du alles selber hinbringen? Nein, meine Frau. Ist sie gut? Ja, vielleicht besser als ich, Hermann. Wie viele Frauen in dieser Zeit fest geworden sind. Eine Frau möchte Sie sprechen, Herr Schmidt. Mich? Ja, kommen Sie nur heraus. Ich glaube, Sie können ruhig gehen. Ich soll dir das da abgeben. Außerdem soll ich dir bestellen, morgen früh um 5:30 an der Anlegestelle Kastellerbrücke sein. Das Schiff heißt Wilhelmine. Du wirst erwartet. Ja, gut, ja. Also alles in Ordnung, den Umschlag hast du. Und verstanden hast du auch alles. Ja, ja. Alles in Ordnung. Nun, George? Ja, ja. Alles in Ordnung. Am Montagabend sind dann die 7 Bäume in Westhofen ganz abgeschlagen worden. Dort war alles sehr schnell gegangen. Der neue Kommandant war im Amt, ehe man den Wechsel erfahren hatte. Er war wohl der richtige Mann, um ein Lager in Ordnung zu bringen, wo sich solche Sachen ereignet hatten. Er brüllte nicht, sondern sprach mit gewöhnlicher Stimme. Aber er ließ uns nicht im Zweifel, dass man uns alle beim geringsten Zwischenfall zusammenknallen würde. Die Kreuzer hat er gleich abschlagen lassen, denn sie waren sein Stil nicht. Fahrenberg soll schon am Montag nach Mainz gefahren sein. Er soll sich im Fürstenberger Hof einquartiert haben. Er soll sich dann eine Kugel in den Kopf geschossen haben. Das ist nur ein Gerücht. Es passt auch nicht recht zu Fahrenberg. Vielleicht hat sich in jener Nacht ein anderer im Fürstenberger Hof eine Kugel in den Kopf geschossen, wegen Schulden oder Liebeskummer. Vielleicht ist Fahrenberg die Treppe hinaufgefallen und hat noch mehr Macht bekommen. Später waren so viele Dinge passiert, dass man nichts mehr genau erfahren konnte. Wir hatten zwar geglaubt, mehr könnte man nicht erleben, als wir erlebt hatten. Draußen stellte sich aber heraus, wie viel es noch zu erleben gab. Doch an dem Abend, als man zum ersten Mal die Häftlingsbaracke einheizte und das Kleinholz verbrannte, das, wie wir glaubten, von den sieben Bäumen war, fühlten wir uns dem Leben näher als jemals später. Und auch viel näher als alle anderen, die sich lebendig vorkommen. Der SA-Posten hatte schon aufgehört, sich über den Regen zu wundern. Er drehte sich plötzlich um, um uns bei etwas Verbotenem zu überraschen. Er brüllte los und verteilte gleich ein paar Strafen. Wir lagen 10 Minuten später auf unseren Pritschen. Das letzte Fünkchen im Ofen verglühte. Wir ahnten, was für Nächte uns jetzt bevorstanden. Die nasse Herbstkälte drang durch die Decken, durch unsere Hemden, durch die Haut. Wir fühlten alle, wie tief und furchtbar die äußeren Mächte in den Menschen hineingreifen können, bis in sein Innerstes. Aber wir fühlten auch, dass es im Innersten etwas gibt, was unangreifbar ist und unverletzbar. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann's nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann zieh. Sie hörten Das siebte Kreuz, ein Hörspiel von Hedda Zinner, nach dem Roman von Anna Segers. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit den Spaten ins Moor.